Und so interpretiert eben jeder das Grundeinkommen anders. Es gibt Dutzende Modelle. Jedes hat Schwachstellen und jedes soll andere Probleme lösen. Manchen geht es eher um Kinderarmut, manchen um Selbstverwirklichung, manchen um die Reduzierung von Behörden. Auch das Coronavirus hat die Forderungen wieder laut werden lassen, da viele annahmen, das Grundeinkommen alleine würde die Probleme von Menschen lösen, die während der Krise keine Gelegenheiten finden, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Manche hoffen auch, das Grundeinkommen könnte die Scham minimieren, die damit einhergeht, keinen Job zu haben. Weil es jeder bekäme, wäre es keine Schande mehr, darauf angewiesen zu sein. Niemand hätte mehr Angst vor der Arbeitslosigkeit, wenn sie nicht mehr Arbeitslosigkeit hieße, sondern Grundeinkommen. Soweit die Idee. Es ist nur eine Idee, die nicht weit genug geht.